Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Das ultrarechte Medienimperium Breitbart. Das ist untrennbar mit dem Aufstieg von Donald Trump verknüpft. Der damalige Chefredakteur Steve Bannon, der machte Breitbart im Präsidentschaftswahlkampf nämlich wirklich mit Lobhudeleien für Trump und Angriffen auf Clinton und das Establishment zu einer der Top-Nachrichtenseiten in den USA. Sprich, Breitbart war auf dem besten Weg, der neue Mediengigant der Trump-Ära zu werden, mit einer leidenschaftlichen Leserbasis und einem nie dagewesenen Zugang zum US-Präsidenten. Aber das einstige Flaggschiff des wütenden weißen Mannes ist in schwere See geraten. Vanity Fair berichtet nämlich, die Reichweite von Breitbart sei drastisch gesunken. Netzreporterin Martina Schulte, was heißt denn drastisch gesunken? Also ich würde auch sagen, dramatisch würde ich sogar sagen. Aber um das Ausmaß deutlich zu machen, mal ein paar Infos zur Entwicklung von Breitbart. Also kurz nach der Wahl von Trump im November letzten Jahres wähnte sich der neue Breitbart-Chef Larry Skoloff noch so richtig im Aufwind. Er sagte, andere Verlage hätten ja auch von der Wahlkampfberichterstattung profitiert und ihre Reichweiten gesteigert, aber Breitbart habe eine massive und stark verwurzelte Zielgruppe, die auch lange nach dem Wahlkampf noch präsent sein werde. Und zunächst sah es auch genau danach aus. Noch im Januar stand Breitbart in der Liste der am meisten besuchten US-Webseiten auf Platz 45. Das heißt, noch vor Fox News auf Platz 47, vor der Huffington Post auf Platz 50, vor der Washington Post auf Platz 53 oder vor BuzzFeed auf Platz 64. Einen Monat später, also rund um Trumps Amtseinführung, ging es nochmal steil weiter nach oben. Die Redaktion veröffentlichte damals noch eine triumphierende Meldung, Zitat, Breitbart News steht in der Liste der am meisten besuchten Webseiten der USA jetzt auf Platz 29 und zieht an Pornhub und ESPN vorbei, also dem großen amerikanischen Sportnetzwerk. Aber davon ist nicht mehr viel übrig. Wie sieht's denn jetzt gerade aus? Jetzt hat Pornhub wieder gewonnen. Also die Web-Traffic-Ranking-Seite alexa.com hat am 26. Mai neue Besucherzahlen veröffentlicht. Und die Washington Post zum Beispiel konnte sich durch ihre Trump-Scoops auf Platz 41 verbessern. Aber Breitbart sackte auf Rang 281 ab. Das berichtet Vanity Fair und auch die Analysefirma Comscore attestiert Breitbart demnach einen drastischen Niedergang. Im November 2016 hatte Breitbart noch 23 Millionen Unique Visitors. Im April 2017 waren es dagegen nur noch 10,7 Millionen, also mehr als halbiert. Und dieser Abwärtstrend, der betrifft nicht nur Breitbart, sondern auch Fox News. Also in der Woche, in der Trump zum Beispiel in den Skandal des, Comey-Skandals geriet, fielen die Einschaltquoten da auch dramatisch runter. Also Fox News landete auf einmal wieder hinter CNN und MSNBC auf dem dritten Platz. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Und auch andere rechte Webseiten wie National Review Online, Infowars.com, The Daily Caller oder der Drudge Report, die kämpfen mit sinkenden Zugriffszahlen, aber die Vanity Fair schreibt, der Traffic anderer konservativer Medienseiten sei in den vergangenen Monaten zwar auch zurückgegangen, aber bei keinem sei das eben so ausgeprägt und extrem wie bei Breitbart. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum ist das so? Womit hat das was zu tun? Hat das was mit der, ich sag mal so, mittelerfolgreichen Politik von Trump tatsächlich zu tun? Also Vanity Fair sieht hier schon einen Zusammenhang. Die haben mit konservativen Analysten darüber gesprochen, die zum Teil selbst solche Webseiten betreiben, solche Rechtskonservativen. Und einer sagt hier zum Beispiel, Trumps Machtkampf habe derzeit unter so einer Art Passion Gap, also einem Leidenschaftsgefälle zu kämpfen. Das bedeutet, für die Leute, die anti-Trump sind, gab es natürlich nie bessere Zeiten, Nachrichten zu konsumieren als jetzt. Das ist also so, als wäre jeden Tag Weihnachten. Aber für Trump-Fans gibt es derzeit nicht viele gute Nachrichten. Und bekanntlich mögen Leser natürlich keine schlechten Nachrichten aus dem eigenen Lager. Das ist mal das eine. Und der starke Niedergang des Breitbart-Traffic beginnt interessanterweise rund um den 30. April. Also genau zu dem Zeitpunkt, an dem Trump 100 Tage im Amt war. Das heißt, man könnte sagen, dass Breitbart auch vielleicht so ein bisschen die Mission abhanden gekommen ist. Also vor Trumps Wahl ging es ja um eins, Attacke gegen alle, Attacke gegen das Establishment. Dann kam die Siegesfeier und der Rausch. Und jetzt ist die Marschrichtung auch so ein bisschen unklar geworden. Also wofür steht Trump denn eigentlich? Und Breitbart hat das Problem, dass es sich natürlich sehr eng an Trump gebunden hat. Und wer der strauchelt, dann strauchen sie halt eben auch. Genau, die so, was macht der denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und wäre Clinton Präsidentin, dann wäre Breitbart wahrscheinlich wieder ganz oben. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?